Er weiß, dass diese Mühe nun einmal notwendig ist, damit unser Volk bestehen kann. Der Bauer schafft sein ganzes Leben lang, um dem Boden das abzugewinnen, was das Volk braucht, das tägliche Brot. Und ebenso fleißig ist der Beamte, ist der Werktätige. Sie alle sind Arbeitsbienen. Sie sorgen für das gesamte Volk. Ohne den Arbeiter könnte der Bauer nicht leben, ohne den Bauern nicht der Arbeiter. Gäbe es keine Schuster, dann hätten sowohl der Arbeiter als auch der Bauer keine Schuhe. Und gäbe es keine Gelehrten und keine Erfinder, wer würde dann die Wissenschaften pflegen und die Maschinen bauen? Alle sind sie aufeinander angewiesen, ganz gleich ob Arbeiter der Stirne oder Arbeiter der Faust. Inmitten dieser fleißigen Menschen aber wohnen in den Völkern der Erde die Drohnen. Und wer sind diese Drohnen? Es sind die Juden. Die Juden haben ein geheimes Gesetzesbuch. Es ist der Talmud. Dort steht geschrieben, die Arbeit ist viel schädlich und wenig zuträglich. Was will der Jude damit sagen? Er will damit sagen, dass er die Arbeit hasst, weil sie nur Mühe und Plage macht. Und weiter heißt es im Talmud, die Nicht-Juden sind erschaffen, dem Juden zu dienen. Sie müssen pflügen, säen, graben, mähen, binden, sieben und mahlen. Die Juden sind erschaffen, das alles vorbereitet zu finden. Was bedeutet dieser Spruch? Er bedeutet, dass sich nach Ansicht der Juden nur der Nicht-Jude plagen müsse. Der Jude bildet sich ein, die Nicht-Juden müssen für ihn arbeiten. Er selbst brauche nichts zu tun. Die Juden wollen also nicht arbeiten. Sie wollen nur von den erarbeiteten Gütern anderer leben. Sie tun also ganz das Gleiche wie die Drohnen im Bienenstaate. Sie faulenzen. Sie leisten nichts, sie schaffen keine Werte, sie berauben die Allgemeinheit, sie saugen das Volk aus. Diese jüdischen Drohnen treten in den verschiedensten Gestalten auf. Da gibt es zum Beispiel den jüdischen Schnorrer. Ein Schnorrer ist ein Mensch, der Zeit seines Lebens nicht arbeitet. Er versteht es aber, die anderen fleißigen Menschen auszunutzen und sich durch ihre Arbeit ein schönes Leben zu machen. Da gibt es den jüdischen Hehler. Er kauft jene Ware auf, die Verbrecher gestohlen haben, und damit verdient er große Summen. Aber er schafft dabei keine Werte. Er betrügt nur die anderen. Er ist ein Volksschädling. Da gibt es den jüdischen Bauernwürger. Er ackert nicht, er sät nicht, er bestellt kein Feld, aber durch niederträchtige Gaunereien reißt er viele Bauernhöfe an sich und stürzt ganze Familien ins Unglück. Da gibt es den jüdischen Händler. Er kauft nur die schlechteste Ware auf und verkauft sie mit ungeheurem Gewinn. Für teures Geld muss der Arbeiter, der die ganze Woche über geschuftet hat, vom Juden üblen Ramsch erwerben. Das ist der Jude. Er ist wie Drohne der Menschheit. Er ist der Nutznießer der Arbeit anderer. Er ist eine ungeheure Gefahr für alle Nationen. Übersieht man aber diese Gefahr, dann gehen ganze Völker zugrunde. Die Geschichte ist reich an Beispielen, die uns beweisen, dass der Jude Millionen von Menschen zugrunde gerichtet hat. Aber viele wissen es nicht, dass der Jude die Drohne unter den Menschen ist. Sie sehen im Juden einen unbeholfenen und vollkommen harmlosen Volksgenossen. Sie wissen es nicht, dass die Judengefahr für unser Volk und für die ganze Welt dasselbe ist, was für die Bienen die Drohnengefahr bedeutet. Sie wissen es nicht, dass die Judenfrage zur Schicksalsfrage der Welt geworden ist. Die Bienen haben die Drohnengefahr erkannt und darum sagen sie diesen Volksaussaugern den Kampf an. Rücksichtslos säubern sie ihr Volk von den Drohnen, dann ist wieder Ruhe und Ordnung im Staate. Wie ist dies aber bei den Menschen? Solange nicht auch sie aufgeräumt haben mit der jüdischen Drohnenbrut, solange gibt es keine Ruhe und keinen Wohlstand bei den Völkern.